Wir erkennen heute nur natürliche Gesetze der Vernunft an. Diese Vernunft erklärt uns, der Erfolg kommt aus Leistung und die Leistung kommt aus dem Können und das Können kommt aus den Fähigkeiten und die Fähigkeiten kommen aus der Rasse. Und weil wir Gesicht haben, sind wir die bessere Rasse. Das sind wir. Das ist unser Beweis. Deshalb verlangen wir, Europa ordnen zu können.